So, danke schön auch mal erstmal für den Einstieg. Herr Wild, wenn man auf Ihre Internetseite guckt, dann ist vollkommen klar, Interessenvertretung für Mieterinnen und Mieter, da werden Mietrechtsberatungen angeboten, aber es gibt auch eine schöne Formulierung auf Ihrer Seite, Hilfe zur Selbsthilfe in unseren Bezugsgruppen. Und da hätte ich schon mal gerne mal erfahren, was das ist. Aber der andere Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe, ist eben, wie steht denn so ein Mieterverein zur Frage Genossenschaft, wie steht so ein Mieterverein zu der Frage, wenn sich Mieterinnen und Mieter zusammentun, um eventuell in genossenschaftlicher Form oder in welcher Form auch immer Wohneigentum zu erwerben, in der Hoffnung, man kann da eben, wie jetzt so schön in der Zeitung auch hieß, um einen Bericht von Verwohnen, lieber Genossenschaftsanteile kaufen als Mieterhöhung haben, also wenn unter der Devise versucht wird, Genossenschaften aufzubauen. Wie sieht der Mieterverein solche Entwicklungen? Ja, also wir sind als Mieterverein zunächst mal sehr stark interessiert daran, dass solche Formen von gebundenem Eigentum am Wohnungsmarkt zunehmen. Weil wir haben natürlich eine Interessenvertretung, die von sich heraus nur unter sehr besonderen Bedingungen in der Lage ist, selbst aktiv zu werden. Ich kann das auch aus persönlichen Erfahrungen sagen. Ich habe früher Stadtteilarbeit in Schöneberg gemacht. Da ging es um die Veräußerung von Sanierungsvertragsgrundstücken. Und auch in dem Zusammenhang habe ich damals in der Mieterarbeit versucht, Mieter sozusagen zu motivieren, sich selbst um die Bewirtschaftung der Bestände zu kümmern. Aber man muss auch klar sagen, das geht nur ganz bedingt unter bestimmten Bevölkerungsgruppen, unter bestimmten kulturellen Bedingungen, ökonomischen Randbedingungen. Und natürlich kann ich als Mieterverein und muss ich als Mieterverein sagen, wenn ich mir die Veränderung der Gesellschaftsstruktur in den letzten Jahren angucke, dann gab es verschiedene Versuche der Renaissance des Genossenschaftsgedankens, aber es ist im Grunde nicht gelungen, das Standbein der Genossenschaften im Rahmen der Wohnungsbewirtschaftung nennenswert auszubauen. Das ist schade, kann ich nur bedauern, weil wir als Mieterverein diese Form schon begrüßen. Aber ich muss mich natürlich auch fragen, warum das nicht gelungen ist. Denn wir haben weiter ein großes Interesse daran, an einer Wohnungsbewirtschaftung, die auf eine langfristige Bestandshaltung dieser Wohnungen zielt und von bestimmten Kapitalmarkteffekten auch ausgeschaltet bleibt. Gerade in der heutigen Zeit finde ich es extrem wichtig, dass es solche gebundene Formen mit langfristiger Refinanzierung gibt. Nur, wie kann man das schaffen? Also aus meiner Erfahrung bei den Bewohnern anzusetzen, mache ich mir nicht allzu große Hoffnung. Ich bin selbst Mitglied des Wohnbundes, ist hier vielleicht heute schon gefallen. Ist auch eine Initiativform, wo solche Gedanken verbreitet worden sind. Aber selbst bei der Ausgründung der Privatisierung ist es uns ja nicht gelungen, nennenswert erfolgreiche Modelle zu machen. Wir haben im Bereich der im Ostteil der Stadt, im Bereich der Veräußerung aus dem Besitz der städtischen Wohnungsunternehmen teilweise Neugründungen, die teilweise unter erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Andere sind erfolgreich gewesen, Ulf Heidmann hat es gerade gesagt, aber die Bedingungen, unter denen das funktioniert, sind natürlich auch die mit einem deutlich hohen Anteil an öffentlicher Förderung. Und das ist eine Rahmenbedingung, die gerade in Berlin nun mal wirklich außen vor ist. Alle Formen der Selbstorganisierung, wie wir sie jetzt erleben, bedeuten einen ganz extrem hohen Eigenkapitalanteil. Und dieser Eigenkapitalanteil kann nun mal nur von einem kleinen Teil der Leute erbracht werden. Außerdem muss man, finde ich, an die kulturelle Entwicklung schauen. Ich glaube, dass diese Bindung an ein Gebäude, in dem man sehr lange wohnt, in dem man sich sehr stark engagiert, heute viel, viel schwieriger ist. Eine sehr hohe Flexibilität wird von Leuten hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes verlangt. Und es ist schwer, für diese Lebensformen so eine Bindung im Wohnbereich anzupassen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da, wo diese Perspektive anders aussieht, aus persönlichen Gründen der Haushalte, mag es funktionieren, aber es bleibt ein kleiner Bereich der Gesellschaft. Wir plädieren deswegen dafür, bei aller Ausweitung des Genossenschaftsgedankens, die wir unterstützen, letztendlich für eine neue Gemeinwirtschaft, die Eigentümer bindet, auch aufgrund oder mithilfe möglicher finanzieller sozusagen Gegenleistungen, weil aus unserer Sicht das nicht ausreicht, am Wohnungsmarkt solch gebundenen Bestand zu haben. Die Idee ist das alte Gemeinnützigkeitsgesetz gewesen, das können wir heute nicht aufleben lassen. Aber wenn wir die Veränderung in der Eigentümerstruktur in Berlin anschauen, dann erscheint es uns umso wichtiger, hier ein Pendant zu setzen. Aber ich gebe gerne zu, dafür gibt es weder in dieser Stadt noch in diesem Land im Moment eine entsprechende Diskussion. Die Frage stellt sich ja letztendlich auch immer ein bisschen in der Kontroverse. Wenn ich also sehe, was die Finanzinvestoren an den Wohnungsmärkten für Veränderungen hervorrufen, und welche Bedeutung sie erhalten haben, dann könnte das natürlich durchaus ein Zuspiel sein. Ich möchte hinweisen auf die Enquete-Kommission, die in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, um sich mit der Entwicklung dieser Finanzinvestoren zu beschäftigen. In Berlin ist das wegen der Wohnungsmarktentwicklung nicht ganz so dramatisch, aber auf jeden Fall sind wir auch hier sozusagen gefordert, Alternativen zu entwickeln. Und da beteiligen wir uns als Mieterverein gern daran und wollen dabei sozusagen einen etwas weiteren und größeren Bogen spannen, als dies den Genossenschaften in den letzten 20, 40 Jahren, soweit ich das verfolge, gelungen ist.